Mein Name ist Paul Cox. Die Familie Gatewell ist nicht nur reich an Millionen, sie ist fast noch reicher an Überraschungen. Die begannen auf einer Party, von der ich mir nicht allzu viel versprach. Aber auch hier sollte es erstens anders kommen und zweitens, als ich dachte. Mitten im schönsten Feiern brach plötzlich und ohne ersichtlichen Grund Gunny, die Haustochter, tot zusammen. Diagnose Herzschlag. Kaum hatte man sich vom ersten Schreck erholt, entdeckte ein Nachbar der Gatewells vor seinem Haus einen alten Landstreicher in einem Auto. Tot. Diagnose Herzschlag. Das dritte Opfer war Gunnys Freund Jonathan Burns. Auch hier lautete die Diagnose auf Herzschlag. Doch damit nicht genug. Der Herr des Hauses, Edmund Gatewell, verschwand von der Bildfläche, als er mir im Alexandra Park etwas kolossal Wichtiges mitteilen wollte. Offenbar war er entführt worden. Sein Schwiegervater Antoine Lefebvre, Großindustrieller und Millionär, bekam eine Herzattacke und musste ins Spital transportiert werden, ebenfalls in dem Moment, als er mir etwas kolossal Wichtiges erzählen wollte. Und um den Kreis zu schließen, widerfuhr auch der schönen Genevieve Gatewell etwas Eigentümliches. Sie trank einen Whisky und fiel für 24 Stunden in Ohnmacht. Und Duplizität der Ereignisse, mir passierte genau das Gleiche. Im Gegensatz zu Genevieve wusste ich aber wenigstens, wem ich meine Traumreise zu verdanken hatte, einem Chemieprofessor namens Talbot. Ich hatte ihn aufgesucht, um mir von ihm ein paar chemische Formeln erklären zu lassen, die ich in einem alten Schulheft des verstorbenen Jonathan Burns gefunden hatte. Statt mir aber die Formeln zu erklären, schenkte mir der alte freundliche Herr einen Whisky ein, der mich für die nächsten 24 Stunden außer Gefecht setzte. Aber Paul Cox lässt sich nicht ungestraft in das Land der Träume schicken. Professor Talbot wird noch von mir hören. Er hat uns übrigens angelogen. Er ist weder Professor noch gehört in das Haus. Ach nein. Interessant. Wissen Sie sonst noch was über ihn? Ja. Er ist vor 8 Monaten von Paris nach London gekommen. Lefebvre hat ihn hergeholt. Er arbeitet als freier Wissenschaftler für Lefebvres Kunstfaserwerke. Er lebt sehr zurückgezogen, ist Vegetarier, Nichtraucher, Antialkoholiker. Und hat doch Whisky im Haus. Ich glaube, wir werden dem Herrn doch noch einen Besuch abstatten müssen. Sie werden ihm nie beweisen können, dass er Ihnen einen Schlaftrunk gegeben hat. Möglich. Aber ich bin ganz sicher, dass ich mit dem ach so zerstreuten, gütigen Menschen eine sehr handfeste Unterhaltung führen werde. Los, Richie, auf zu Professor Talbot. Sind Sie sicher, Cox, dass wir richtig fahren? Aber ja doch, natürlich. Bei diesem verdammten Wetter sieht eine Straße aus wie die andere. Die Straße ist gut. Warum halten Sie denn? Ach so, ja, natürlich. Da vorne ist ja das Haus vom Professor. Sehen Sie, da steht ein Auto vor der Tür. Kennen Sie den Wagen? Nein, nie gesehen, aber schreiben Sie die Nummer auf, man kann nie wissen. Sitzt jemand am Steuer? Fahren Sie doch ein bisschen näher ran. Moment! Da kommt jemand aus dem Haus. 2 Leute. Hey, die haben's aber eilig. Den ersten, den kenne ich nicht, aber... Der andere, das ist doch Edmund Gatewell. Los, ihm nach, Cox. Ja, da können Sie aber Gift drauf nehmen. Wo fahren die wohl hin? Ja, keine Ahnung, ich fahre einfach hinterher. Jetzt haben sie uns bemerkt. Ach, verflucht, der Kerl gibt Gas. Und der kennt die Straße. Das ist ja entsetzlich. Cox, fahren Sie vorsichtig. Ja, wir müssen den Wagen einholen. Und dann, was haben wir davon? So eine blödsinnige Frage. Gatewell natürlich. Überlassen Sie das der Polizei. Wir haben die Autonummer, das genügt. Cox, was? Sind Sie wahnsinnig? Cox, machen Sie doch auf! Cox, verdammt! Verdammt. Bravo. Bravo, das haben Sie großartig gemacht. Der Wagen ist futsch. Ja, was sehen wir uns den Schaden erstmal an? Ach, geh doch auf! Verdammt! Gratuliere. Ein einziger Baum weit und breit. Und Sie haben ihn getroffen. Ich bin ins Schleudern geraten, das kann jedem passieren. Ja, wenn man fährt wie ein Idiot. Naja, sieht aber gar nicht so schlimm aus. Der Kotflügel kaputt. Der Scheinwerfer ist beim Teufel. Aber sonst... Probieren Sie doch, ob der Motor noch läuft. Ja, Moment. Na. Tu mir doch den Gefallen. Der ist versoffen. Na eben. So, jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Sagen Sie, wofür halten Sie mich eigentlich? Das sage ich lieber nicht. Sehen Sie, es geht ja. Ja, Glück muss man haben. Gut, zurück, gut. Kommen Sie, steigen Sie ein. Und nun, was tun wir jetzt? Was wir von Anfang an vorhatten, wir fahren zu diesem Pseudoprofessor. Ich will jetzt endlich wissen, warum mir dieser Armleuchter der Wissenschaft Traumpulver in den Whisky geschüttet hat. Können Sie mir das erklären, Richie? Wieso war Edmund Gatewell hier? Vielleicht hat ihn sein Nebenbuhler Gilmore versteckt. Nein, das glaube ich nicht. Warum sollte er? Ich weiß nicht. Fragen wir doch den Professor. Donnerwetter, was ist denn das? Na nu, die Tür steht sperrangelweit offen. Hallo? Professor? Hier ist kein Mensch. Dann gehen wir doch mal rein. Ach nein, alles sauber ausgeräumt. Hier auch. Alles leer. Der Herr Professor hat sich abgesetzt. Am besten, wir geben gleich dem Inspektor Bescheid. Doch, der lacht uns doch nur aus. Im Zweifelsfall macht er eine kleine Reise, der Herr Professor. Wir müssen sowieso mit Carter reden und ihm sagen, dass wir Gatewell gesehen haben. Aber bei der Gelegenheit können wir ihm gleich die Nummer des Autos geben. Also schön, gönnen wir uns das Vergnügen. Auf in die Höhle des Löwen. Hallo, Mr. Cobbs. Hallo, Inspektor. Das ist eine Überraschung. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag, Mr. Richardson. Na, Cox, geht's wieder? Wieso? Ja, doch. Danke der gütigen Nachfrage. Ja, es ist mir auch lieber, dass Sie selber vorbeikommen. Ich habe den Schirm schon bereitstellen lassen. Das Polizeilabor hat die Untersuchungen abgeschlossen. Sie können ihn also gleich mitnehmen. Aha. Meinen Schirm, Inspektor. Ja, Ihr Erbstück von Onkel Ben. Wem sagen Sie das? Sie hatten den Schirm verloren, als Sie im Alexandra-Park niedergeschlagen wurden. Ich habe ihn gefunden und da Blutspuren am Knauf waren, habe ich ihn der Polizei übergeben. Na, ich weiß. Und jetzt wollen Sie mir also den Schirm zurückgeben. Das ist sehr nett, Inspektor. Aber warum so viel Theater wegen des Schirms? Ja, warum ist gut? Sie haben doch telefoniert, dass Sie ihn zurückhaben wollen. Wer? Ich? Ja. Wann denn? Vor etwa 2 Stunden. Sie sagten, Sie brauchen den Schirm dringend. Ja, und weiter? Was habe ich denn noch gesagt? Sie seien schwer erkältet. Ach nein, ich war sicher auch heiser, nicht wahr? Ja, allerdings. Aha, und deswegen haben Sie meine Stimme nicht erkannt. So ist es. Tja, nun halten Sie sich aber fest, Inspektor. Ich war gar nicht erkältet, ich war auch mitnichten heiser und ich habe Sie gar nicht angerufen. Was? Ja, da hat Sie irgendeinen Witzbold aber ganz schön reingelegt. Ah, oh, und das muss mir passieren. Tja, sowas passiert öfter, nicht? Und wo ist der Schirm jetzt? Unten bei der Anmeldung. Oh, hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ja? Ja, hier ist Carter. Sergeant, ich habe Ihnen vorhin den Regenschirm von Mr. Cox heruntergeschickt. Ja, richtig, Sir. Haben Sie ihn noch? Oder ist er etwa schon abgeholt worden? Der Schirm ist noch hier, Sir. Gut. Sie können ihn in mein Büro bringen lassen. Mr. Cox ist bei mir. Jawohl, Sir. Moment noch, hören Sie. Irgendjemand wird wahrscheinlich kommen, eine Vollmacht von Mr. Cox vorlegen und den Schirm abholen wollen. Behalten Sie die Vollmacht, lassen Sie sich den Ausweis zeigen und verständigen Sie mich. Gut, Sir, wird gemacht. Danke. So, jetzt bin ich nur gespannt, wer da wieder dahinter steckt. Ich auch. Warten wir es ab. Tja, meine Herren, dann sind Sie also nicht wegen des Schirms gekommen. Nein. Sondern? Ja, das ist eine komische Geschichte, Inspektor. Am besten, wir fangen von vorne an. Also, Cox hat vorgestern einen etwas illegalen Besuch im Hause von Gregor Gilbert. Und wir erzählten ihm die seltsame Geschichte vom verschwundenen Professor, der eigentlich gar kein Professor war, von den beiden Whisky-Narkosen, vom Herzanfall des alten Monsieur Lefebvre, vor allem aber die Geschichte vom verschwunden geglaubten Edmund Gatewell, der uns vor der Nase davongefahren war. Richardson gab dem Inspektor die Nummer des Wagens. Er war sehr zufrieden mit uns, ließ die Autonummer an alle Polizeistationen und Streifenwagen weiterleiten und gab die strikte Anweisung, den Wagen zu stoppen und die Insassen festzunehmen. Das ist zwar eine etwas drastische Maßnahme, aber ich glaube, ich kann es verantworten. Es liegt immerhin der Verdacht von Menschenraub vor. Gibt es denn überhaupt ein Motiv für Menschenraub? Natürlich. Lösegeld. Die Familie ist ja reich. Und man könnte die Forderung noch mit dem pikanten Hinweis würzen, dass Edmund Gatewell dasselbe Schicksal droht wie den anderen drei Toten. Herzschlag. Was weiß man eigentlich über diesen Gatewell? War er irgendwie in Affären verwickelt? Sie denken an Erpressung. Ja, vielleicht. Tja, halten Sie die Polizei nicht gleich für blöd, aber wir wissen tatsächlich nur wenig. Der übliche Lebenslauf. Hier. Edmund Gatewell, geboren 1928 in Cornwall, Sohn eines Fabrikanten, studierte erst Medizin und Pharmazeutik, sattelte dann jedoch um und wurde Kaufmann. Es gelang ihm, das väterliche Unternehmen beträchtlich zu vergrößern. Sein Hobby, Malerei und Grafik. 1955 heiratete er Geneviève Lefebvre, Tochter des Kunststofffabrikanten Lefebvre aus Paris. Keine Vorstrafen. Tja, das ist alles. Er ist nie besonders hervorgetreten, weder negativ noch positiv. Ein Durchschnittsleben, wie es im Buche steht. Sie machen mir Freude, Inspektor. Um ihn herum sterben drei Leute. Seine Tochter, deren Freund und deren Stiefvater. Seine Frau wird betäubt, sein Schwiegervater kriegt einen Herzanfall, er selbst wird verschleppt. Aber im Polizeijargon nennt sich das ein Durchschnittsleben. Bis zu diesen Ereignissen führte er ein Durchschnittsleben, Cox. Jedenfalls ist nichts Gegenteiliges bekannt. So eine Katastrophe fällt doch nicht vom Himmel. Es muss etwas in seinem Vorleben existieren, das nicht in Ordnung ist. Vielleicht erfahren wir es noch. Zum Glück haben wir jetzt wenigstens eine Spur von ihm. Die Autonummer. Und Sie wissen genau, dass er es war, der aus Gilmores Haus kam. Ist da kein Irrtum möglich? Nein, Inspektor, es waren ja zwei Männer. Den einen habe ich nicht erkannt. Der Figur nach hätte es der Professor sein können. Hätte sein können, ja. Einen Eid würde ich allerdings nicht darauf schwören. Aber der andere, das war Gatewell. Ja? Guten Tag, Sir. Ich bringe den Regenschirm von Mr. Cox. Ah, richtig, ja. Nett von Ihnen. Dankeschön. Ich bin gerade abgelöst worden. Da dachte ich mir, am besten ich bringe den Schirm gleich selbst drauf. Ich hoffe, Sie haben Ihrem Nachfolger meine Anweisung weitergegeben. Wenn der Mann kommt, der den Schirm abholen will... Ist nicht mehr nötig, Sir. Der Mann war schon da. Was? Und Sie haben ihn laufen lassen? Natürlich, Sir. Ja, sind Sie verrückt? Ich habe strikt Ihre Anweisungen befolgt, Sir. Nur die Vollmacht von Mr. Cox, die konnte er mir nicht geben. Er hatte keine. Sie haben meine Anweisungen befolgt, sagen Sie? Jawohl, Sir. Ich solle seinen Ausweis überprüfen und Sie verständigen. Und das tue ich ja gerade. Also das darf nicht wahr sein. Und den Ausweis, haben Sie den wenigstens geprüft? Natürlich, Sir. Und ich habe alles notiert. Name, Passnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellungsort. Entschuldigung, Inspektor. Eine wichtige Meldung. Der Wagen, den Sie suchen, ist gefunden worden. Na, wenigstens etwas. Wo? In der Nähe von Windsor, am Ostufer der Themse. Er ist im Schlamm stecken geblieben. Jemand drin? Ja, Sir, ein Mann. Seine Personalpapiere lauten auf den Namen Gregory Gilmore. Ja, Sir, so hieß der Mann. Aha. Was sagen Sie, Sergeant? Gregory Gilmore, so hieß der Mann, der den Schirm von Mr. Cox abholen wollte. Irren Sie sich auch nicht? Nein, Sir. Ich habe das Passfoto mit dem Herrn verglichen. Es stimmt absolut überein. Aber das ist doch nicht möglich. Ich meine, er kann ja nicht gleichzeitig hier und in Windsor sein. Collins, ist der Mann im Auto tot? Nein, Sir, schwer verletzt. Er liegt im städtischen Krankenhaus von Windsor. Los, Cox, kommen Sie. Sehen wir uns den schönen Mr. Gilmore mal an. Guten Tag, Mr. Gilmore. Ja. Ja. Was ist? Wer sind Sie? Polizei. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Glauben Sie, dass Sie mir antworten können? Ja. Können Sie mir sagen, wie Sie verunglückten? Wie ich verunglückte? Ein Auto. Man gab mir einen Schnaps. Ich wurde überfahren. Überfahren. Auf der Straße. Irren Sie sich nicht. Sie fuhren doch in Ihrem Wagen. Wer war bei Ihnen? Edmund Gatewell? Ich weiß nicht. Mir war so schwindelig. Sie waren sehr freundlich. Sie gaben mir zu trinken. Ich wurde überfahren. Carter? Hm? Fällt Ihnen nichts auf? Was meinen Sie? Sehen Sie sich den Patienten mal genau an. Natürlich, Cox. Das ist ja gar nicht Gregory Gilmore. Sind wir im falschen Zimmer? Nein, nein, Inspektor, wir sind im richtigen Zimmer, aber das ist ein völlig fremder Mann. Tatsächlich, scheint so. Es ist auch ganz logisch. Die sind gerast wie die Verrückten, dabei haben sie den Mann überfahren. Sie hatten Angst, erwischt zu werden, also haben sie in das Auto Nein, nein. Was, nein? Nein, das stimmt nicht, ich habe mich geirrt. Kommen Sie, ich erzähle Ihnen das draußen. Tja, dann noch gute Besserung, Mister. Wie heißen Sie eigentlich? Smith, Sir. Ganz einfach, Smith. Dann alles Gute, Mr. Smith. Tja, gute Besserung. Tja, ich weiß nicht, Cox. Ich finde Ihre Theorie eigentlich ganz einleuchtend. Ein Fußgänger wurde überfahren. Man wusste nicht, wohin mit ihm. Zur Polizei konnte man nicht gehen, also hat man ihn in die Themse gefahren. Das ist falsch, Inspektor. Ja, was gefällt Ihnen daran nicht? Die Reihenfolge. Sie vergessen etwas. Er sprach davon, dass man ihm Schnaps gegeben hat. Ja, zur Beruhigung. Zur Kräftigung des Kreislaufs. Das tut man bei Verletzten. Nein, Inspektor, die Reihenfolge stimmt nicht. Ich habe genau hingehört. Er hat zweimal gesagt, man hat ihm erst den Schnaps gegeben und dann hat man ihn überfahren. Der Mann ist gestorben, Cox. Der arme Kerl. Und es war wieder kein Mord. Es ist Unfallflucht oder was weiß ich. Nein, das ist Mord. Man hat ihm ein Betäubungsmittel gegeben und dann überfahren. Das ist Mord. Aber ein perfekter. Man kann ihn nicht beweisen. Ja, nur langsam, langsam, Richie. Das werde ich schon noch beweisen. Immer dasselbe Todesursache ungeklärt. Sowas gibt's ja gar nicht. Anscheinend doch. Übrigens, was haben Sie von Gregory Gilmore gehört? Nichts. Ich versuche verzweifelt, ihn zu erreichen, aber er ist nicht auffindbar. Versuchen Sie es weiter. Ach gut, dann rufe ich nochmals an. Der Bursche kann uns eine Menge Auskünfte geben. Ja, ja, aber zuerst müssen wir ihn haben. Ja, hier, schön, wie es geht, Will. Guten Tag, hier ist Cox. Entschuldigen Sie, dass ich nochmals störe. Ist Mr. Gilmore jetzt bei Ihnen? Nein, er ist noch nicht da. Und er hat auch nichts von sich hören lassen. Aha, und Ihr Mann? Auch keine Nachricht, es ist zum Verzweifeln. Sagen Sie, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich versuchte, Sie ein bisschen abzulenken? Wie meinen Sie das? Na ja, dürfte ich Sie vielleicht zum Essen einladen, ins Savoy? Das klingt sehr verlockend, aber ich kann doch jetzt... Ach doch, doch, also fein, dann sagen wir in einer halben Stunde. Ach, das geht doch jetzt nicht, Mr. Wir könnten uns doch mal ausführlich über die ganze Geschichte unterhalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Darf ich Ihnen ein Taxi schicken? Also meinetwegen. Aber Taxi brauche ich keins. Gerald wird mich fahren. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Ja, also dann, bis nachher. Bis nachher. Das ist doch wieder typisch. Haben Sie wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Doch, doch, mein lieber Richie. Deswegen habe ich mich ja mit ihr verabredet. Gerald wird sie fahren. Der einzige Dienstbote. Es wird also niemand im Hause sein. Die Gelegenheit ist günstig. Wir hatten Glück. Ich fand es sofort. Und zwar im Bett von Madame unter der Matratze. Eine Plastikmappe mit einigen Briefen und einem Schreibblock. Da waren Briefe von Gunny Gatewell, von Jonathan Burns und ihrem sehr geehrten Paul Cox. Nichtssagende kurze Schreiben. Aber der Block sagte dafür umso mehr. Hier hatte jemand die Handschriften nachgemacht, fein säuberlich die Schnörkel und Schleifen nachgezogen, die Gunny, Jonathan und ich einmal arglos aufs Papier gesetzt hatten. Und damit war das, was ich vorher vermutet hatte, endlich bewiesen. Die Briefe, die mir Gunny und Jonathan geschrieben hatten, die eigenartigen Hilferufe, verlass mich nicht, ich halte es nicht aus, die Briefe, deren wegen mich Inspektor Carter verdächtigt hatte, am Tod der beiden schuld zu sein, diese Briefe waren Fälschungen. So, kommen Sie rein, Richie. Hm? Jetzt haben wir uns aber einen Drink verdient. Ach, da sind Sie ja endlich. Guten Tag, Mr. Richardson. Guten Tag, Mrs. Chandos. Das Telefon hat dauernd geläutet, Mr. Cox. Ich bin schon ganz nervös. Sagen Sie lieber, wer es war. Einmal Mrs. Gatewell. Sie wollte wissen, ob Sie zum Dinner kommen. Sie warte schon im Restaurant. Ich weiß. Und dann wer noch? Dann klingelte das Telefon fröhlich weiter. Ja, warum schreiben Sie mir das nicht auf, Mrs. Chandos? Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Name und Zeit. Zeit alle 5 Minuten. Name niemand. Es hat sich keiner gemeldet. Die liebe Mrs. Chandos, sie wird immer charmanter. Ja, allerdings. So, nun wollen wir aber die Handschriftensammlung schnell fotokopieren und dann zurückbringen. Wieso zurückbringen? Ich behalte die Originale. Wieso? Damit ich merke, wie die entzückende Genevieve darauf reagiert. Warum hat die das bloß getan? Wissen Sie, Cox, was mir einfällt? Nein, aber vielleicht sagen Sie es mir. Ja, ich denke da an das Heft mit den chemischen Formeln, das wir bei Jonathan Burns gefunden haben. Sie wollten sich doch die Formeln von Professor Talbot erklären lassen. Das war doch nur eine Finte. Denn gleich nach dem Besuch hat man mir in der nächsten Apotheke erklärt, dass es sich um ganz einfache Schulaufgaben handelt. Ja, und hat sie das nicht stutzig gemacht? Nein, wieso? Jonathan Barnes war über die Schule längst hinaus. Er hat Chemie studiert und war zuletzt wissenschaftlicher Assistent. Was soll so ein Mann mit einfachen Schulaufgaben? Ja, worauf wollen Sie hinaus? Der Professor gab Ihnen doch den Whisky. Und Sie verloren die Besinnung. Ach so. Ah, jetzt kapiere ich. Sekunde. Ich habe doch das Heft noch irgendwo. Warten Sie. Ja, hier. Richie, Sie haben recht. Aus dem Heft von Burns war damals eine Seite herausgerissen. Nein, das hier ist komplett. Ja, das ist ein anderes Heft. Gefälscht. Gefälscht. In der Zeit, in der Sie betäubt waren. Aber wenn der Professor das Heft unbedingt haben wollte, warum hat er es nicht einfach fotokopiert? Aus dem gleichen Grund, warum ich Genevieves Handschriftenübungen nicht herausgebe, um einen Beweis zu haben. Den Beweis? Wofür? Für ein unwahrscheinliches Verbrechen. Der Professor muss das erkannt haben, als er die Formeln gesehen hat. Und was bedeuten diese Formeln Ihrer Meinung nach? Ein neuartiges Gift. Ah. Ein Gift mit Spätwirkung. Ja, das wirkt erst nach 24 oder 48 Stunden. Und so lassen sich auch die seltsamen Todesfälle erklären. Der Täter hat immer ein Alibi. Ach so. Deshalb Todesursache ungeklärt. Ja, und das Motiv für all diese Morde? Hass und Eifersucht. Eifersucht auf das illegitime Kind, auf den Freund und am Ende Hass auf den eigenen Mann. Also Genevieve. Genevieve, ganz richtig. Ja. Mr. Cox, da ist ein Mann. Er möchte Sie ins Krankenhaus bringen, hat er gesagt. Was für ein... Mich ins Krankenhaus? Er soll Sie abholen, hat er gesagt, und zu Monsieur Lefebvre bringen. Ach so, ja. Nein, schicken Sie ihn weg. Ich fahre im eigenen Wagen, natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Ich stolpere doch nicht in die erste beste Falle. Moment, Cox. Ansehen würde ich mir den Mann auf jeden Fall. Da haben Sie recht. Bringen Sie ihn herein, Mrs. Chandos. Gut. Sie sollen hereinkommen. Danke. Guten Abend. Ach nein, Sie, Mr. Gilmore. Ja, ich. Bitte kommen Sie mit, Mr. Cox. Es ist sehr dringend, sehr wichtig. Monsieur Lefebvre möchte Sie sprechen. Ich komme gerade von ihm. So, interessant. Aber langsam, lieber Freund, langsam. In gewissen Dingen, da bin ich sehr vorsichtig geworden, wissen Sie? Sie gestatten, dass ich mich ganz rasch mal informiere? Ich finde nämlich eine Entführung, die reicht in diesem Fall. Ja, bitte, verbinden Sie mich mit dem Zimmer von Monsieur Lefebvre. Danke. Entschuldigung, hier ist Cox. Ich wollte Monsieur Lefebvre sprechen. Er erwartet meinen Anruf. Ach nein, das tut mir leid. Danke vielmals. Lefebvre ist tot seit heute Morgen. Hey, Mr. Gilmore! Gilmore, bleiben Sie stehen! Los, Richie! Ah. Verdammt, da fährt er. Und mein Wagen steht in der Garage. Kommen Sie schnell. Warum müssen Sie auch das Garagentor schließen? Ja, ich bin ein ordnungsliebender Mensch. Steigen Sie ein. So. Den holen wir nie ein. Schicksal. Da will mich doch dieser Bursche zu Monsieur Lefebvre abholen. Und Lefebvre ist längst tot. Wie schlau hält sich dieser Playboy eigentlich, dass er glaubt, mich entführen zu können? Hören Sie, Cox? Ja, das ist ein Streifenwagen, da und? Er kommt hinter uns her. Ach, von mir aus? Nein, er verfolgt uns. Er blinkt wie verrückt. Aber wenn schon, Übertretung der Höchstgeschwindigkeit. Nein, Cox, das ist keine Verkehrsstreife. Das ist ein Wagen von Scotland Yard. Sie halten besser an. Ach. Oder wollen Sie Ärger? Na ja, also gut. Hallo, Sergeant Collins. Wo ist Gilmore, Mr. Cox? Der ist auf und davon. Wenn Sie hier nicht angebraust wären, dann hätte ich ihn vielleicht noch erwischt. Ach, das glauben Sie ja wohl selber nicht. Sie haben ihm zur Flucht verholfen. Reden Sie doch kein Blech. Natürlich haben Sie das. Wir wissen genau, dass Gilmore bei Ihnen gewesen ist. Woher denn? Ein Streifenbeamter hat nämlich seinen Wagen vor Ihrer Türe gesehen. Deswegen bin ich unterwegs. Ich wollte zu Ihnen. Es stimmt, Sergeant Gilmore war bei mir, aber er ist leider verduftet. Ach, und zwei erwachsene Männer haben ihn nicht aufhalten können. Sie werden lachen, nein. Na, das erzählen Sie lieber dem Inspektor. Vielleicht glaubt er Ihnen. Na ja, Cox. Lorbeeren haben Sie bei dieser Sache keine geerntet. Also werden wir eben seinen Wagen weitersuchen lassen. Aber wieso? Ich denke, Gilmores Wagen ist bei Windsor in die Themse gefahren. Gilmore fährt drei Autos. Haben Sie eigentlich die Identität des Mr. Smith überprüft? Wir sind noch dabei. Das ist schließlich nicht so einfach. Der Name Smith ist ja nicht gerade selten. Aber wir haben den Wagen untersucht. Irgendwelche Hinweise, wer sonst noch drin gesessen hat? Er steckte bis fast unter das Dach im Schlamm. Oh wei. Ja. Also keine Spuren, keine Fingerabdrücke. Im Handschuhfach lagen eine Tafel Schokolade, eine Wanderkarte von der Umgebung des Loch Mullerdoch und... Wie bitte? Ja, das ist ein Gebirgssee in Schottland. Und die Wagenpapiere, ausgestellt auf den Namen Gilmore. Das ist auch der Grund, warum die Beamten den Mann im Auto für Gilmore gehalten haben. Von ihm selbst aber fehlte jede Spur. Gilmores Auto schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Jetzt hatten wir also drei Verschwundene. Edmund Gatewell, den Professor und den Playboy Gregory. Und Genevieve? Sie hüllte sich in tiefe Trauer, was ihr zweifellos ausgezeichnet stand. Ich machte ihr einen Anstandsbesuch, um mich zu entschuldigen, dass ich nicht zum Dinner ins Savoy gekommen war. Von der verschwundenen Tasche mit der Handschriftensammlung schien sie nichts bemerkt zu haben. Und wenn... So wusste sie sich vorzüglich zu beherrschen. Ich eröffnete die Unterhaltung mit der Bemerkung, dass ihr Anblick in letzter Zeit offenbar leicht unheilbringend wirke. Ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl. Oh bitte, mein Mitgefühl ist grenzenlos. All diese Sterbenden um Sie herum und die Verschwundenen, bei den Letzteren kann man ja auch schon in der Mehrzahl sprechen, denn Mr. Gilmore ist, wie mir scheint, ebenfalls verschwunden. Er ist jedenfalls nicht da. Sollte man da nicht eine Vermisstenanzeige aufgeben? Warum? Ich bin ja nicht mit ihm verwandt. Oh, so hart. Und von Ihrem Herrn Gemahl haben Sie auch nichts gehört? Das wissen Sie besser als ich. Warum heute so uncharmant? Weil ich diese Fragerei satt habe. Das kann ich vollkommen verstehen, Madame. Was ist eigentlich Ihr Steckenpferd? Was? Ich habe keins. Und Ihr Gatte, womit vertreibt der sich die Zeit? Ach, er treibt Sport, er malt, zeichnet gern, er reist. Ach, was kümmert's mich? Es scheint Sie überhaupt wenig zu kümmern, was er tut. Warum ist es Ihnen so gleichgültig, ob er gefunden wird oder nicht? Sie haben nicht den geringsten Anlass für diese dumme Bemerkung. Oh doch, Sie unternehmen ja sozusagen überhaupt nichts. Ja. Vielleicht habe ich zu wenig getan oder tue zu wenig. Ich weiß es nicht. Aber Edmund und ich, haben uns seit langem auseinandergelebt. Ich habe die Absicht, mich scheiden zu lassen. Ach, um Gregory Gilmore zu heiraten? Vielleicht. Was, Madame, wollte Ihr Vater vor seinem bedauerlichen Tod mit mir besprechen? Hatte er mir irgendwas Wichtiges zu sagen? Was wollen Sie eigentlich von mir, Cox? Was wollen Sie? Warum behandeln Sie mich wie eine Verbrecherin? Damals in Paris waren Sie viel... Ja, apropos Paris. Wie war denn das damals? Schon diese erste Begegnung kam durch einen Unglücksfall zustande. Ein Mann brach im Restaurant zusammen und starb plötzlich. Wie alle, die in Ihrer Nähe sterben. Damals soll es eine Austernvergiftung gewesen sein. Wer war dieser Mann? Das geht Sie gar nichts an. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie kannten ihn aber nicht, oder? Es war ein Mitarbeiter meines Vaters. Er arbeitete in der Abteilung Dr. Tublat. Na also, und wie kam es, dass die Austernvergiftung so schnell erkannt wurde? Dr. Tublat war mit uns im Restaurant. Er ist Arzt. Und Sie stehen auch mit ihm in Verbindung? Nein, ich stehe nicht mehr in Verbindung mit ihm. Ich weiß nicht, wo er ist. Woran haben die beiden gearbeitet, wenn ich fragen darf, Dr. Tublat und dieser Unglückliche? Ach, sie trieben irgendwelche Studien. Toxikologische Studien, Madame. Studien über Gifte. Sie haben kein Recht, mich hier zu verhören. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Nichts anderes als beispielsweise eine Antwort darauf, warum Sie die Handschrift von Gunny Gatewell und Jonathan Burns gefälscht haben. Was habe ich? Und wie Sie es fertiggebracht haben, diese Briefe jedes Mal in dem Augenblick in meine Hand gelangen zu lassen, wenn ein Mensch starb. Und jedes Mal unter mysteriösen Umständen. Wie erklären Sie das? Ach, gar nicht. Gar nicht. Ich habe diese Briefe nicht gefälscht, ich habe sie Ihnen nicht gegeben. Ach nein. Ich will, dass Sie mir glauben, ich will, dass Sie wissen, dass ich es nicht war. Dass Sie was nicht waren? Ach, ich weiß es nicht. Mein Gott, ich weiß es nicht. Sie haben also die Briefe nicht gefälscht. Aber sie wurden gefälscht und das wissen Sie. Ach, es liegt ja auf der Hand. Es liegt auf der Hand, ja, ja. Beinahe. Liegt es denn auch auf der Hand, warum Ihr Vater so tödliche Angst hatte, als er mich aufsuchte? Er war sicher, auf genau demselben unheimlichen und unbeweisbaren Weg umgebracht zu werden, wie die anderen auch. Und bis heute weiß niemand, ob er an seiner Angst starb. Oder an Ihrem Gift, Madame. An meinem Gift? Sind Sie wahnsinnig? Glauben Sie, ich bringe meinen Vater um? Ach, hören Sie endlich mit Ihren sinnlosen Verdächtigungen auf. Niemand kann beweisen, dass es Gift war. Niemand. Und das ist das Furchtbare. Es kann mich treffen. Sie. Jeden von uns. Man kann es schon in sich haben. Sie wissen also, dass es dieses Gift gibt? Ja. Ja, ich weiß es. Ich weiß es so genau, wie mein Vater es wusste. Wir sind ausgeliefert, verstehen Sie? Wir können uns nicht wehren. Oh, ich dachte, Sie würden uns helfen. Sie würden die Zusammenhänge finden. Ich bin ja gerade dabei, Madame. Und ich hoffe, ich werde alles erfahren. Und zwar von Ihnen. Nein, nein. Nicht von mir. Ach, glauben Sie mir doch, helfen Sie mir. Wenn Sie schon meinem Vater nicht geholfen haben, so helfen Sie wenigstens mir. So sehr ich auch in Sie drang, ich erfuhr weiter nichts. Sie sagte mir zum Beispiel nicht, wen sie mit Sie meinte. Sie, die Mörder. Ich beschloss, mir Rat von Inspektor Carter zu holen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, Cox, als die Dame gründlich zu verhören. Möglicherweise ist es auch nichts als Hysterie. Immerhin hat sie zugegeben, dass es sich um Morde handelt und um Gift. Ja, ja, Ihre Theorien ehren, Cox. Ein neuartiges Gift mit Spätwirkung, gut. Das ist beim Stand unserer Wissenschaft durchaus nicht unmöglich, aber es ist doch sehr unwahrscheinlich. Warum? Wer sollte wo, mit wem und wann das Gift gefunden haben? Das kann man doch heute nicht mehr in der Badewanne. Dazu sind Laboratorien nötig, Mitarbeiter. Aber die sind doch vorhanden, Inspektor, Laboratorien und Mitarbeiter. Jonathan Burns war ein solcher Mitarbeiter. Er war Chemiker, Laborassistent bei Lefebvre. Genau wie der Mann, der in Paris gestorben ist. Er war ebenfalls Laborant bei Lefebvre. In der Abteilung von diesem sogenannten Dr. Toblat. Ja, und Toblat ist doch ganz einfach die mehr als simple Umkehrung des Namens Talbot. Und das ist unser Professor im Hause von Gregory Gilmore. Der Professor, der verschwunden ist. Wenn Ihre Theorie stimmt, Cox, dann deutet sowohl die Todesart als auch die Mordserie auf eine Frau als Täterin. Demnach wäre der geheimnisvolle Professor Talbot oder Toblat Ihr Mitarbeiter. Tja, und Gilmore? Derjenige, der alles bekommt. Geneviève und das Geld. Und in dessen Gewalt jetzt Edmund Gatewell ist. Anzunehmen. Den Ehemann sparen Sie sich aus irgendwelchen Gründen bis zuletzt auf. Herein. Verzeihung, Sir. Ja, Collins, was gibt's? Ein Fernschreiben, Sir. Ja? Hier, bitte. Der als Gregory Gilmore ausgewiesene Straßenpassant, wirklicher Name Henry Smith, der in Windsor einem Unfall zum Opfer fiel, war von Beruf Laborant. Letzte Beschäftigung, Kunstfaserfabrik Lefebvre Paris, Abteilung Dr. Toblat.